نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله meine lieben Schwestern. Wir machen weiter mit der Lektion 21 mit سورة العنكبوت Vers 45. Verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird, und verrichte das Gebet. وَأَقِمِ الصَّلَاةِ. Es heißt nicht betet, sondern verrichtet das Gebet. Das Gebet zu etablieren mit all seinen Eigenschaften und seinen Bedingungen. Die Reinlichkeit, die Zeiten des Gebetes, der Ort soll gewisse Eigenschaften erfüllen, was Reinlichkeit angeht. Die Gebetsrichtung soll eingehalten werden, soweit man sie herauswenden kann. Die Ruhe muss eingehalten werden. Die Kleidung muss gewisse Bedingungen erfüllen. Warum? Denn das Gebet tut etwas. Was tut das Gebet? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Das Gebet hat Auswirkungen. Das Gebet muss etwas bewirken. Es erinnert uns an das, was wir vergessen haben. Es erweckt uns aus dem, was wir vielleicht verschlafen haben. Es macht uns aufmerksam auf das, für was wir unaufmerksam geworden sind. Und vergesst nicht, im Gebet wird ja auch der Koran verlesen. Und der Koran ist ja in sich schon eine Erinnerung an das, was gut und richtig ist. Es hält uns ab von dem, was schlecht und verwerflich ist. Ja, überleg mal, den ganzen Morgen verbringen wir in unseren jeweiligen Arbeiten, je nachdem, womit wir gerade beschäftigt sind. Das ist eine Zeit der Beschäftigkeit. Und dann haben wir auf einmal eine Pause. Wir werden rausgenommen. Ja, und besonders für die Männer und auch die Frauen, die so gesegnet sind, dass sie in der Moschee zusammenkommen, um dort zu beten, dann ist das ein großes Mittel, uns vom Übel zu bewahren. Wir werden immer wieder aus dem Alltagstrott herausgeholt und nochmal daran erinnert, dass, schau mal, worum geht's eigentlich? Was war nochmal das Wichtigste? Wie muss ich meine Prioritäten nochmal neu strukturieren? Ja, weil, und gerade wenn man jetzt auch nicht nur beschäftigt ist in normaler Arbeit, die ja gut und richtig auch ist, sondern viele von uns auch zu oft dazu neigen, uns vielleicht mit üblen Dingen zu beschäftigen. Welcher Art auch immer. Man ist gerade dabei, eine Sünde zu tun. Man ist gerade dabei, sich mit etwas Üblen zu beschäftigen. Man ist gerade daran und will demnächst oder in der nächsten Zeit etwas tun, wovon man eigentlich weiß, das ist nicht in Ordnung. Im mindesten Fall ist es eine grobe Zeitverschwendung. Was passiert? Der Adhan, der Ruf zum Gebet, erfolgt und jetzt hat man die Wahl. Bleibt man bei dem, was da übel ist, Zeitverschwendung ist, schlecht ist, verwerflich ist, schädlich ist, oder folgt man dem Ruf Allahs und erinnert sich nochmal, dass, nee, Moment mal, das darf ich eigentlich nicht tun. Bei so einer Sache darf ich mich nicht aufhalten. Bei sowas darf ich nicht mitmachen. Bei so etwas muss ich für das Gerechte und Gute einstehen. Ja, und wer ein bisschen Furcht vor Allah, ein bisschen Liebe für Allah im Herzen hat, der wird jetzt das Gebet wählen und wird sich somit vom Übel wieder entfernen. Ja, weil wenn die Gebetszeit ist, was ist dann? Man hat die Wahl, entweder bleibt man beim Übel, wenn man gerade Übles tut, oder plant das Übel weiter, oder man lässt es und geht wohin? Man geht zum Gebet. Ja, manchmal ist ja wirklich so, man hat gerade etwas vor, ruft jemand gerade an und man will nicht nur Zeit verschwenden, sondern vielleicht auch üble Nachrede betreiben oder ähnlich grauenhafte Taten. Und was passiert? Die Gebetszeit kommt. Ja, und genauso ist es im ganzen Leben. Wir haben auch Höhen und Tiefen, es gibt Probleme, es gibt Dinge zu bewältigen. Und das alles zu lassen und zum Gebet zu gehen, das bringt dem Menschen Erleichterung. Das mindert seinen Stress, seine Frustration. Ja, die Sünden, die wir nun mal alle machen, und jeder Mensch ist ein Sündiger, und es gibt keinen Menschen, der nicht mal sündigen würde, aber diese werden auch mit dem Gebet immer wieder reingewaschen. Ja, weil ich gerade von dieser Stressminderung auch gesprochen habe, das ist ja auch eine Art von Stress, diese Schuldgefühle, dieses Wissen, dass man hier und da immer wieder versagt hat, man versucht sich immer wieder zu bessern und zu reinigen, und gewisse Dinge kriegt man einfach nicht so hin, wie man gerne möchte. Aber was passiert? Allah schenkt einem immer wieder das Gebet, immer wieder eine neue Reinigung, eine neue Gelegenheit zu bereuen, vor Allah sich reinzuwaschen, und das bringt den Menschen Erleichterung. Ja, die Sünde sind ja wie eine Bürde auf unseren Schultern. Die Sünden sind wie eine Bürde, die wir zu tragen haben, und die fallen mit dem Gebet von uns herunter. Da gibt es auch ein authentisches Hadith, das wird als Sahih eingestuft, in Silsilatus Sahiha, in der es ungefähr heißt, Innal abda idha qama lis-salati ata bi-dhunubihi kulliha, dass wenn der Diener sich zum Gebet aufstellt, dann kommt er mit all seinen Sünden und sie werden auf seine Schultern gelegt. Fakullama raka'a wa sajada, und jedes Mal, wenn er Ruku, sich verbeugt im Gebet, und sajada, sich niederwirft im Gebet, tasaqatat anhu, dann fallen sie von ihm herab. Allahu Akbar. Allah gibt uns fünfmal am Tag eine Gelegenheit, unser eigenes Übel von uns abzulegen. Der Nutzen ist nur unser. Ja, und man sagt ja wirklich auch in der allgemeinen Sprache, ich habe eine Bürde zu tragen. Ja, und was sollen wir machen? Wir sollen uns vor Allah verbeugen und Allah wird die Bürde von uns nehmen. Und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer und Allah weiß, was ihr macht. Wala dhikrullahi akbar. Das Gedenken Allahs. Das Koran und im Gebet zu stehen, Koran zu lesen, ist ja auch schon alles Gedenken Allahs. Aber trotzdem sagt Allah, das Gedenken Allahs ist das Größte. Das heißt, in allen Lebenssituationen sollen wir Allahs gedenken. Zu den besten Taten gehört, Allahs zu gedenken. An jemanden zu denken, ist ja ein Zeichen von Liebe. An wen denken wir denn so am meisten? Und wem macht man sich Sorgen? An wen denkt man immer wieder? Auch wenn er nicht da ist, denkt man trotzdem an ihn. Wie gehen wir mit unseren Kindern um? Auch wenn sie nicht da sind, denken wir immer wieder, wie geht's dem wohl? Hat er sein Frühstück gegessen? Hat er sein Mittagessen gegessen? Hat er das und das geschafft, was er ja vorhatte? Warum? Weil wir diese Menschen lieben. Deswegen, Dhikr passiert im Herzen und zeigt sich und äußert sich auch auf der Zunge. Deswegen wird im Islam der Tasbih und dem Tahlil und dem Takbir, dass man Subhanallah sagt und La ilaha illallah und Allahu Akbar und Alhamdulillah, das sind alles die besten Worte und die steigen direkt zu Allah hoch. Und Allah verspricht sogar, dass wer ihm gedenkt, Allah gedenkt auch seiner. Fadhkuruni adhkurkum. Gedenkt meiner und ich werde euer gedenken. Wer ist sonst so, dass er dir garantiert, außer Allah, dass wenn ihr an ihm denkt, er wird auch an euch denken? Ist das so mit irgendjemandem? Sind unsere Kinder so, dass wenn wir an sie denken, dass es garantiert ist, dass auch sie in der Sekunde, in dem Augenblick auch an uns denken? Und selbst wenn, was nützt es uns? Ja, das hört sich jetzt sehr kalt und vertrocknet an, so über menschliche Beziehungen zu sprechen. Ja, das geht nicht darum, dass wir menschliche Beziehungen hier als gering wertschätzen, im Gegenteil. Hier geht es darum, die Größe Allahs zu erkennen und den Nutzen für uns, wenn er, der Schöpfer, der Allgewaltige, der Herrscher, der Allbarmherzige, wenn er unserer gedenkt. Was das eigentlich bedeutet, das müssen wir uns klar machen. Das Gedenken Allahs ist das Größte und Allah weiß, was ihr macht. Allah weiß unser Gehen und Stehen, unser Tun und Nichtstun, über alles weiß Allah Bescheid und er weiß, wie viele Gelegenheiten wir ungenutzt lassen, in denen wir seiner gedenken können und in wie vielen Gelegenheiten, wo keiner uns sieht, wir aber seiner gedenken. Allah weiß, was wir tun. Und streitet mit den Leuten der Schrift nur in bester Weise, außer denjenigen von ihnen, die Unrecht tun. Und sagt, wir glauben an das, was als Offenbarung zu uns herabgesandt worden ist und zu euch herabgesandt worden ist. Unser Gott und euer Gott ist einer und wir sind ihm ergeben. Und so haben wir das Buch zu dir hinabgesandt. Diejenigen, denen wir die Schrift gaben, glauben daran. Und auch unter diesen da, also den Bewohnern von Mekka, gibt es manche, die daran glauben. Nur die Ungläubigen verleugnen unsere Zeichen. Die Ungläubigen, die also ihre Vorurteile, ihre feste Einstellung nicht lassen können, ihre Neigungen folgen möchten, ihre Gebote und Einschränkungen nicht ertragen wollen, ihren eigenen, was auch immer, Traditionen, Überzeugungen, Vorurteilen, wie man das auch nennen möchte, höher als alles andere halten, nein, diese werden nicht glauben. Und du hast vor dem kein Buch verlesen und das auch nicht mit deiner rechten Hand niedergeschrieben, sonst würden wahrlich diejenigen zweifeln, die es für falsch erklären. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hatte in seinem ganzen Leben, und das war wohl bekannt unter seinen Mitbewohnern, in seinem ganzen Leben nicht eine Zeile gelesen, noch hat er eine Zeile geschrieben. Ja, wenn das so gewesen wäre, hätte ja Zweifel aufkommen können, dass ja, der kann ja eh schreiben und lesen und vielleicht hat er das selber alles niedergeschrieben. Aber nein, es war bekannt von ihm, und in diesem Volk war das auch nichts Ungewöhnliches, dass er des Lesens und Schreibens unkundig war. Was sagt man denn immer in den Kursen oder in den Lehrveranstaltungen, in denen es beigebracht wird, wie man gut schreiben kann? Es wird immer empfohlen, lest viel. Das heißt, das eine gehört zum anderen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr trefft jemanden, der in seinem ganzen Leben noch nichts geschrieben, gelesen hat, nichts damit zu tun hat, und ihr drückt ihm ein Stift und Papier in die Hand. Was wird wohl passieren? Selbst wenn er es irgendwie zustande bringt, seinen Namen zu schreiben, dann wird man sich auch schon wundern, dass, oh, wo hast du das denn gelernt? Aber geschweige denn, dass er ein Buch voller Weisheiten und Perfektion, perfekt, vollkommen im Klang und im Sinn, dass er so etwas zustande bringt. Nein, das kann einfach nicht möglich sein. Dafür muss es eine andere Erklärung geben. Und wir wissen alle, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu Jibril was sagte, als er ihn aufforderte, dass Iqra lies oder verlies, nämlich die Offenbarung Allahs, dann sagte er, Ma ana biqari, ich kann nicht lesen. Und das ist unser Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Nein, vielmehr sind es klare Zeichen in den Brüsten derjenigen, denen das Wissen gegeben worden ist. Und nur die Ungerechten verleugnen unsere Zeichen. Und sie sagen, wenn doch Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würden. Sag, über die Zeichen verfügt allein Allah und ich bin nur ein deutlicher Warner. Und nochmal, wo sind diese Zeichen? Wie heißt es? Nein, vielmehr sind es klare Zeichen in den Brüsten derjenigen, denen das Wissen gegeben worden ist. Also der Ort dieser Verse, dieser Ayat, ist fi sudur, in den Herzen, in der Brust des Gläubigen. Was heißt das denn, jemanden ins Herz zu schließen? Ja, Liebe, Nähe. Deswegen kann es nicht sein, dass jemand, der Koran und die Verse des Koran liebt, dass er sich dann damit zufrieden gibt, dass er nur die kleinste von allen Suren, die auch vollkommen in sich ist, aber weil sie halt leicht zu lernen ist und weil sie nicht viel Mühe macht, dass er sich damit zufrieden gibt, dass er sie kann, lesen, zitieren kann und sie in jedem Gebet zitieren kann und dass er sich damit zufrieden gibt und er nicht den Wunsch hat, noch weiteres vom Koran in sein Herz zu schließen. Weiteres zu erfahren, weiteres zu erkennen, zu wissen und Allah mit den Versen Allahs zu dienen. Es gibt sehr, sehr viele Aussagen, die über die Vorzüglichkeit des Hafidhul Quran sprechen, derjenige, der den Quran ganz auswendig gelernt hat. Aber natürlich sollte man über den Quran auch nachdenken, ihn ins Leben umsetzen, eine Lehre daraus ziehen, was einem gesagt wird. All diese Dinge sind wichtig und das alles drückt die Liebe und die Nähe zum Quran aus. Es sollte also ideellerweise in der Woche, mal alle zwei Wochen, einmal im Monat, wenn man so beschäftigt ist, aber regelmäßig sollte es dafür Zeiten geben, einen Teil des Korans auswendig zu lernen, über den Koran nachzudenken, dafür sollte es auch Zeiten geben, den Koran immer wieder zu lesen, dafür sollte es auch Zeiten geben, den Koran zum festen Bestandteil des Lebens werden zu lassen. Ja, und dieses Zusammenkommen von uns heute und in diesem ganzen Kurs ist ein kleiner Weg, ein kleiner Schritt, darauf hin, dass der Koran etwas wird, was wir verstehen oder ungefähr verstehen, eine Ahnung haben davon, damit diese Liebe und Nähe immer weiter vertieft und gefestigt werden kann. Und dieses Auswendiglernen gerade, ja, in verschiedenen Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt es, diese besondere Behandlung, die sogar den Eltern des Hafidhul Koran beschert wird am Tag der Auferstehung, ihm selber, Steig und lies und oder lies und steig und all diese Aussagen, die uns meistens bekannt sind. Und das hat viele Nutzen. Erstmal, man ist gezwungen, mehr oder weniger, sich mit dem Koran auseinanderzusetzen, weil man will es ja auswendig lernen, dann will man das auswendig Gelernte nicht vergessen. Deswegen wird man sich schon oft damit zusammensetzen. Die Aussprache wird auch gut, denn etwas, was oft gelesen werden muss, das übt die Zunge, das übt die Stimmbänder und man lernt etwas auszusprechen, was einem vorher vielleicht schwer fiel. Ja, also das sind jetzt wirklich nur ein paar Nutzen von den unzähligen, die alle mit der Nähe zum Koran zu tun haben. Tatsache ist auf jeden Fall, dass man in nichts ein Exzellenzlevel erreichen kann, ohne dass man es viel übt. Das ist eine Tatsache, das ist in jeder Tätigkeit, Wissenschaft, Eigenschaft, Fertigkeit so. Und das wird auch so mit dem Lesen des Korans sein, mit dem Verstehen des Korans sein. Es muss uns bekannt sein. Wir müssen uns oft damit auseinandersetzen, damit auch eine Tiefe entstehen kann. und nur die Ungerechten verleugnen unsere Zeichen. Und sie sagen, wenn doch Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würden, sag, über die Zeichen verfügt allein Allah und ich bin nur ein deutlicher Warner. Genügt es ihnen denn nicht, dass wir das Buch auf dich hinabgesandt haben, das ihnen verlesen wird? Also das ist doch schon ein solch großes Wunder. Darin ist wahrlich eine Barmherzigkeit und eine Ermahnung für Leute, die glauben. Sag, Allah genügt zwischen mir und euch als Zeuge. Er weiß, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und diejenigen, die an das Falsche glauben und Allah verleugnen, das sind die Verlierer. Und sie wünschen von dir, die Strafe zu beschleunigen. Wenn es nicht eine festgesetzte Frist gäbe, wäre die Strafe wahrlich zu ihnen gekommen. Aber ganz gewiss wird sie plötzlich über sie kommen, ohne dass sie merken. Sie wünschen von dir, die Strafe zu beschleunigen, doch wahrlich, die Hölle umfasst die Ungläubigen. Am Tag, da die Strafe sie von oben und von unterhalb ihrer Füße her überdeckt und er sagt, kostet, was ihr zu tun pflegtet. O meine Diener, die ihr glaubt, gewiss, meine Erde ist weit. So dient mir, ja, allein mir. Die Erde Allahs ist weit, also wenn ihr an einer Stelle Allah nicht dienen könnt, ihr eingeschränkt seid oder ihr nicht genug Hilfe dafür habt oder in welchem Maß auch immer ihr nicht dazu in der Lage seid, Allah zu dienen, dann wechselt den Ort. Denn die oberste Priorität ist ja, Allah zu dienen und nicht, dass man an einem bestimmten Ort verbleiben muss. Allahs Erde ist weit und das ist jetzt nicht nur ein Landwechsel, das auch in jedem Fall, aber auch ein Ortswechsel, wenn der schon das ermöglichen kann, dass man von einem Ort zum anderen geht und das verlässt, was Allah verboten hat, das verlässt, wo solche Einschränkungen bestehen, die einen nicht Allah dienen lassen, dann soll man diesen Ort wechseln, diese Gesellschaft wechseln, diese Umstände wechseln, dieses Land wechseln, je nachdem, in welchen Umständen man gerade ist, um dann Allah dienen zu können, besser dienen zu können, mehr Möglichkeiten zu haben und immer weiter nach den besten Möglichkeiten zu suchen. Jede Seele wird den Tod kosten. Hierauf werdet ihr zu uns zurückgebracht. Also auch wenn jemand Akhira total beiseite geschoben hat, ganz vergessen hat, gänzlich in Unachtsamkeit darüber lebt und das Jenseits für ihn überhaupt keine Rolle spielt, vergessen darf er nicht, der Tod ist ja trotzdem hinter uns her. Es gibt ja so viele Dinge, die uns lieber sind manchmal leider als die Ibadah Allahs, aber wenn immer auch diese Dinge in Konflikt miteinander geraten, wählt immer das Dienen Allahs. Denn nur das wird uns im Jenseits nützen und der Tod kommt zu uns bestimmt und man wird Allah alleine begegnen. Von Allah gibt es kein Entrinnen. Deswegen die Dinge oder die Orte und die Gelegenheiten, in denen wir endlich mal uns nur auf Allah, sprich auf die Ibadah Allahs, allein konzentrieren können, diese Orte und Gelegenheiten sollten wir wirklich suchen und wenn Allah sie uns schenkt, auf keinen Fall entgehen lassen, wie zum Beispiel bei der Kaaba zu beten und wo wirklich keine andere Ablenkung in dem Sinne da ist. Aber natürlich können wir jetzt auch nicht im ganzen Jahr bei der Kaaba beten oder nicht viele oder die meisten von uns können nicht regelmäßig Umrah oder Hajj machen. Und das ist ja auch nur einmal im Jahr höchstens dann, wenn es die Hajj ist. Ja, aber genauso in der täglichen Routine sollten wir auch, und wir danken Allah für das fünfmalige Gebet, das ist ja schon solch eine Gelegenheit, dass wir in der Routine auch Möglichkeiten, Gelegenheiten einrichten, unser Leben so einrichten, dass wir immer wieder auch eine Zeit nur mit Allah alleine verbringen. Hier, die Moscheen sind ein guter Ort dafür, deswegen dort auch mal zurückziehen und mal einfach in der Ecke setzen und der Khutba zuhören und beten und Dua und Bittgebete sprechen und nur das sprechen. Und das ist dann auch schade, wenn diese Orte dann auch nur noch für reine Sozialisierung und gesellschaftliche Aktivitäten da sind, was auch gut ist und ein Miteinander muss auch auf jeden Fall da sein. Aber wenn das dann nur noch Überhand gewinnt und die Ibadah Allahs und das sich zurückziehen für das Gedenken Allahs ganz aus dem Leben verschwindet, das ist sehr gefährlich für den Menschen, weil wir sowieso schon so von Ablenkungen umgeben sind, dass wir selten Zeit finden, rein, aufrichtig, Allah allein ergeben und ihm zugewendet und zugetan, mal Ibadah zu machen. Ja, und diese Orte, diese Gelegenheiten, wo wir halt allein Allahs gedenken, das kann uns wirklich ändern oder auch stärken und uns den Platz dessen, was wir vielleicht vorher für sehr wichtig und sehr einnehmend gehalten hatten, uns den wahren Wert und Platz dieser Sache, dieser Angelegenheit wieder zeigen. Ja, man sagte, das hat mir die Augen geöffnet. Ja, bestimmte Ereignisse öffnen uns die Augen, das war doch nicht so wichtig, ich sollte mir vielleicht eher über etwas anderes Sorgen machen.